Telekom-Fernsprecher Körtestraße 35, Ecke Südstern an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein camouflagebehoster Mützenträger mit einer Becks-Bierflasche, der sich gerade anschickt, diese zu öffnen und an den Hals zu setzen. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.